Lied der Einsamkeit aus Gedichte der Gefangenen, ein Sonettenkreis von Ernst Toller, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Lied der Einsamkeit. Sie wölbt um meine Seele Kathedralen. Sie schäumt um mich wie brandend Meer. Der Gosse sperrt sie sich wie eine Wehr. Und wie ein Wald beschützt sie meine Qualen. In ihr fühl ich die süße abendlicher Stille. Auf leeren Stunden blüht sie maienliches Feld. Ihr Schoß gebiert das Wunder der geahnten Welt. Ein stählern Schwert steilt sich metallner Wille. Sie schmiegt sich meinem Leib wie schlanker Frauen Hände. In meiner Sehnsucht perlt sie aller Märchen Pracht. Ein sanftes Schwingen wird sie hin geträumter Nacht. Doch ihre Morgen lodern Brände, sie sprengen Tore, schwere Alltagszelle, einstürzen Räume, aufwächst eisige Helle. Ende von Lied der Einsamkeit.